der Wiesperno, mi der Wiesperno, mi der Wiesperno. Der Vater macht die Mutter, mi der Wiesperno, mi der Wiesperno, mi der Wiesperno. Mi der Obergrenzen noch, mi der Obergrenzen noch.